Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 12 bis 14. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Gott segne dieses Wort. Adoptierte Kinder. In diesem Bibeltext hier aus dem Römerbrief schreibt Paulus also an die römische Gemeinde da und im Neuen Testament. Und wir lernen mehr über, was es nun bedeutet, adoptierte Kinder zu sein. Und wir sind die wir zu Jesus Christus kommen, adoptierte Kinder, wirklich adoptiert in dem Sinne, dass wir als reuige Sünder zu Christus kommen und uns von der Sünde abwenden. Und dann eben in diesem, die wir das tun, in Gottes Familie aufgenommen werden, als Christus, Jesus Christus, adoptierte Kinder. Und das ist nicht nur irgendwie sinnbildlich gesehen, sondern das ist wirklich so. Und das schreibt uns der Apostel Paulus hier auch in seinem Brief. Und es ist eben sehr, sehr wichtig, dass wir von unserer alten Sündhaftigkeit, also unserer sündhaften Natur, uns lossagen. Und das können wir alleine nicht tun in eigener Kraft. Das können wir nicht durch gute Taten tun, das können wir nicht durch unseren eigenen Willen tun. Außerhalb von Jesus Christus ist das nicht möglich. Und das haltet euch das mal vor Augen und nehmt euch das zu Herzen. Es ist ganz wichtig, es ist nur unser Jesus Christus, durch ihn, dass wir uns lossagen können von unserer Sündhaftigkeit, unserer Sündennatur, die wir von Adam und Eva, unseren unseren Vorfahren, echte Menschen, echte Situationen, geerbt haben sozusagen. Ja? Es macht also keinen Sinn hier, weiter zu rebellieren und unseren eigenen Wünschen, unsere Sündhaftigkeit zu verfolgen, denn das führt letztendlich zum Tod. Und das nicht nur physisch, sondern vor allem auch geistig. Ja? Also in aller Ewigkeit von Jesus Christus getrennt zu sein. Und das wollen wir nicht. Und das wünschen wir keinem Menschen. Denn das ist also, nennen wir auch Hölle, ja, aber von Gott für alle Ewigkeit getrennt zu sein, das ist nicht das, was wir wollen. Und deswegen macht es nur Sinn, zu Christus zu kommen, wo noch Zeit ist, als reuige Sünder. Und hier ist es wichtig zu sehen, dass durch den Heiligen Geist, also die dritte Person der Dreifaltigkeit, das ist also auch Jesus Christus selber, ja, Gott im Fleische, also Gott, der als unser Hohepriester im Himmel sozusagen für uns schaltet und wirkt und uns zu ihm ruft. Und eben durch die Person des Heiligen Geistes hilft er uns, loszulassen von unserem alten Wesen und den bösen Taten. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Nehmt euch das zu Herzen und das ist eben das Geschenk. Und das ist nur in der Bibel so dargestellt, nur so durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wenn wir als reuige Sünder zu Christus kommen, hilft uns dann, uns loszusagen von dieser sündhaften Natur. Das heißt nun nicht, dass wir keine Sünden mehr begehen werden, aber mehr und mehr, wenn wir im Gotteswort sind, in der Bibel lesen und in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus wachsen, ist das so, dass wir mehr und mehr uns abwenden von der Sünde und auch gar kein Interesse mehr haben, ja, sogar die Sünde selbst hassen. Nicht die Menschen, die Sünden begehen, aber die Sünde selber hassen. Und das ist der Heilige Geist, der in und durch uns wirkt. Und als adoptierte Kinder, da lade ich euch nochmal ein, also die Bibel lädt ein hier auch, geht nochmal ins Markus-Evangelium rein. Markus, das ist drittes Kapitel, Vers 31 bis 35, ich sage es nochmal, im Markus-Evangelium, drittes Kapitel, Vers 31 bis 35. Da spricht unser Herr Jesus nochmal und erklärt uns genau, worauf es denn auch nun ankommt, wir, die wir als adoptierte Kinder in seine Familie, als wahre Familienmitglieder von Christus aufgenommen werden. Und lest das mal selber nach. Ich gebe euch das nicht alles, geht mal selber in die Bibel rein und lest mal, worauf es da ankommt. Und das ist schon erstaunlich. Und ja, das lädt uns ein und das macht uns Mut, dass unser Jesus Christus uns aufgenommen hat als adoptierte Kinder, alle, die wir zu ihm kommen. Und das ist dann hier, wie auch im Römerbrief, nochmal dargestellt, dass wir uns durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus selber abwenden können von unserem alten Wesen und auch den Bösen und bösen Taten. Und dann ewiges Leben in und durch Jesus Christus erfahren, nicht nur, wenn wir sterben, nur, sondern jetzt schon, wo wir noch am Leben sind und dann auch Gottes Willen tun können. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass wir deine adoptierte Kinder sind. Wir danken dir für diesen Vers hier und dass du uns hilfst, uns loszusagen von unserer Boshaftigkeit, von unserem altem, bösartigen Wesen. Und das geht nur mit deiner Hilfe, Herr Jesus. Und wir beten, dass alle Menschen nicht nur zu dir kommen, sondern auch in und durch dich wachsen, in einer persönlichen Beziehung als reuige Sünder. Und du hast das hier so einfach dargestellt, dass wir das verstehen können. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt nur eine Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und es gibt keine zweite Möglichkeit. Und das ist unser Gebet. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.